mit Josef Karcher, die Zeit 18.20 Uhr. SWR 2 Hörspiel. Die 1926 in Berlin geborene Christa Reinig starb im September vergangenen Jahres in München. Leben und Werk dieser in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Schriftstellerin nehmen in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts eine unverwechselbare, sehr markante Stellung ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Autorin ihr Abitur und Studium noch in der DDR nachgeholt, wo sie auch anschließend als Archivarin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Märkischen Museum arbeitete. Schon von 1949 bis 1955 gehörte sie zu der Westberliner Gruppe Ruhelose Dichter der Zukunftssachlichkeit. 1951 war ein Publikationsverbot der DDR-Behörden gegen sie ergangen, sodass alle ihre Werke ausschließlich in westdeutschen Verlagen erschienen. Seit den 70er Jahren zählte sich Christa Reinig zum offensiven Flügel eines kämpferischen Feminismus. Nachdem Christa Reinig für ihr Hörspiel Aquarium mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden 1967 ausgezeichnet wurde, schrieb sie bereits 1968 wiederum für die Hörspielabteilung des damaligen Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart das Hörspiel Whisper. Whisper, das ist der Name eines kleinen, machthungrigen Mannes mit einer leisen Stimme. Die Schwierigkeiten, sich verständlich zu machen, verleiden ihm Gespräche und Bekanntschaften, insbesondere die mit einem Polizisten. Doch Whisper hat die Kraft, Menschen nach seinen Wünschen zu lenken. Im Staraufgebot der damaligen Zeit für die Produktion dieses Hörspiels finden sich unter anderem Namen wie Günter Lüders, Erna Großmann, Wolfgang Reichmann, Horst Bollmann oder Dieter Hildebrandt. Whisper, ein Hörspiel von Christa Reinig. Regie Raul Wolfgang Schnell. Nein, das lasse ich mir nicht einreden. Nun hört doch mal auf mich. 13 senkrecht. Gnadentod. Vorne E, hinten E. Das lasse ich mir nicht einreden. Wir müssen von 5 waagerecht ausgehen. Gut, ich gebe nach. 5 waagerecht. Ungebraucht, das ist neu. Neu. Dann bekommen wir 7 senkrecht. Botschafter des Heiligen Stuhls, Nuntius. Und 33 waagerecht, kein Mal. Das ist nie. Nie. Nie. Dann ist 25 senkrecht Tierprodukt. Ei? Ei. Daraus folgt logisch 13 senkrecht. Vorne Eu, hinten IE. Gnadentod. Du könntest dich auch mal nützlich machen. Euphorie. Sehr gut. Zu kurz. Größte Landmasse des Erdballs, Asien. Asien. Es. Auf alle Fälle haben wir den Schwanz vom Gnadentod. Sie. Sie. Sie, mein Herr. Wissen Sie denn überhaupt, wer ich bin? Ich bin Whisper. Nie gehört den Namen. Sie lesen nicht Zeitung, Sie sehen nicht fern, Sie schlagen keine Illustrierte auf. Whisper. General Whisper. Direktor Whisper. Generaldirektor Whisper, ja. Vorsitzender des Präsidiums. Präsident. Präsident der Vereinigten Stahlwerke. Der Vereinigten Staaten. Der Vereinigten Staaten, ja. Der Präsident der USA, John P. Whisper. John, ja. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen erhob sich der Präsident der USA, John P. Whisper, und sprach die entscheidenden Worte. Seit Menschengedenken hatte man in der politischen Öffentlichkeit nicht mehr einen solchen flammenden Redner erlebt. Die Gegenseite streckte die Waffen. Ja, der Vertreter der Sowjetunion, Wassili Smyslow. Nein, wie heißt der Kerl? Smirnov, das ist ja auch egal. Also, Wladimir Stanow, der macht eine abwehrende Handbewegung, als er zur Entgegnung aufgefordert wurde. Er enthielt sich klüglich der Stimme. Denn die Rede des Präsidenten Whisper erinnerte an die großen Zeiten Bismarcks, Clemenceaus, Hitlers. Oh, wie komme ich denn da hin? Das wollen wir streichen. Nochmal zurück. Ja, die Gegenseite streckte die Waffen. Verzeihung, Herr Wachtmeister, ist das da drüben der Bahnhof? Was sagten Sie? Ich sagte Verzeihung. Ich verstehe Sie nicht. Ob das da drüben der Bahnhof ist? Würden Sie bitte lauter sprechen? Bahnhof. Ach so, entschuldigen Sie bitte. Nein, das ist die Post. Das ist die Post. Wenn Sie hier links, dann sehen Sie ihn schon. Gute Reise wünsche ich. Danke. Bitte sehr. Geben Sie acht, gleich kommt Grün. Ja, das war doch mal ein netter Polizist. Ja, weiß überhaupt nicht, was die Leute immer haben, nicht? Diese Journalisten und Zeitungsschreiber und Reporter, die hacken immer auf der Minderheit herum. Ja, überhaupt nicht. Die Öffentlichkeit. Ja, sie hielt den Atem an, die Öffentlichkeit, als Präsident Wisper seine Rede im Sicherheitsrat beendet hatte. Da herrschte betretenes Schweigen. Ja, Bettgern, Schweigen. Nicht? Der Kolumnist der New York Times, der gab der Stimmung beredten Ausdruck, als er feststellte, die Organe der Öffentlichkeit geben den Bürgern, die ihnen als Individuen entgegentreten, keine Chance. Ja. Wenn einer seine Stimme nicht laut genug erhebt, dann vermuten sie auch gleich, er sei farbenblind und könne eine Ampel nicht rot von grün unterscheiden. Da haben sie ein schlechtes Gewissen und brabbeln ihre Höflichkeitsfloskeln wie einen Rosenkranz herunter. Nicht? Das ist eine schlechte Höflichkeit, die aus dem schlechten Gewissen der Taktlosigkeit... Was wollte ich sagen? Alle amerikanischen Zeitungen gaben in ihren Leitartikeln der neuen politischen Direktive des Präsidenten da. Da steht's. Abfahrt 11.36 Uhr, Gleis 5 über Uverten. Gleis 5. 5 Buchstaben, Teil des Bahnkörpers. 4 Buchstaben, Teil des Menschkörpers. Du musst doch alles in den Schmutz ziehen. Landwirtschaftliches Gerät, Ecke. Folglich, Gleis. Statt uns zu helfen. Er hat das seine geleistet. Bestreitet keiner, aber das mit der Euphorie hat auch nicht gestimmt. Da klafft noch eine empfindliche Lücke. Probieren wir den Kreisumfang. Peripherie. Das weiß jedes Kind. Jetzt reicht's mir mit deiner Besserwisserei. Lass ihn aus, Peripherie stimmt genau. Da haben wir ja die Euphorie. Sie hat sich von selbst gebildet. Ja, aber als unnatürlich gehobene Stimmung. 12 waagerecht. Bleibt 13 senkrecht, gnadentot. Professor Wisper erhielt den Nobelpreis für Physik anlässlich seiner Überschallexperimente im subatomaren Bereich der Energiestrahlung des Frank-Allen-Gürtels. Die dabei aufgedeckte Linksdrehung der Psi-Strahlen erhielt den Namen Wisper-Effekt. Professor Wisper, Sie hätten sich auf dem Bahnhof noch die neue Revue kaufen sollen. Kann Sie nicht verstehen? Bitte sprechen Sie lauter. Wer sind Sie eigentlich? Herr Wisper, Handelsreisender. Wisper, wie kommen Sie zu diesem Beruf? Das ist doch nicht gerade das Passende bei Ihrer Stimme, das heißt bei Ihrer Begabung, Ja, ich bin ein Spätentwickler. Ja, das ist mein Fehler. Das ist der Punkt, an dem mein Leben eine andere Richtung eingeschlagen hat, als die von mir vorgesehen. Ja, dann kam die Operation. Ja, Herr Wisper, das hätten wir also hingekriegt. Sie sind Vertreter, sagen Sie, da müssen Sie viel reden, nicht? Sie reden ganz gern, was? Aber das müssen wir doch ein wenig einschränken, nicht? Sind Sie fest angestellt? Hätten Sie die Möglichkeit in eine andere Berufssparte Ihres Betriebes, nicht? Also wir von uns werden für Sie tun, was wir können, nicht? Sie bekommen selbstverständlich einen Attest. Das ist gut, ja, gut. Betrachten Sie sich getrost als gerettet, nicht? Aber alle halbe Jahre möchte ich Sie doch kurz mal wiedersehen. Ja, Herr Professor Wisper, ich betrachte mich als gerettet. Ich danke Ihnen herzlich. Ich werde nie vergessen, was Sie für mich getan. Aber lieber Freund, was der Professor Wisper für Sie getan hat. Also nicht der Rede wert, Kapazität. Wisper nimmt sowieso keinen auf den Operationstisch, von dem er vermutet, dass er tot bleibt. Nicht, wenn Professor Wisper Sie bereit erklärt, Sie zu operieren, dann waren Sie ein hoffnungsvoller Fall. Ja, ich danke Ihnen. Danke Ihnen, Herr Professor. Ich werde nie vergessen. Ja, meine Natur hat gesiegt. Geben Sie acht, gleich kommt grün. Ja, ich bin nicht blind. Herr Wachtmeister. Nicht? Bin Professor Wisper. Professor Wisper, der große Magier, der mit der Macht seiner Stimme das Geschick der Menschen entscheidet. Sie, Herr Wachtmeister, begeben sich auf der Stelle nach Uverden. Strafversetzt, ja. Und damit Sie wissen, dass Sie bestraft worden sind, da werden Sie vor dem Bahnhof im Regen stehen. Jawohl, Whisper befiehlt, es regnet. Geduld. Also er sagt, es war Ihr eigener Wunsch. Ich sage, es ist nun nicht mehr mein eigener Wunsch. Ich muss mich verbessern. Ich habe Familie. Er sagt, was haben Sie gegen Uverden? Was gefällt Ihnen hier nicht? Ich sage, ich habe nichts gegen Uverden. Aber es gefällt mir trotzdem nicht hier. Ich brauche Luftveränderung. Er sagt, das ist kein Grund. Ich sage, es ist mein Wille. Halt, so geht es nicht. So wird das Gespräch nie stattfinden. Zurück das Ganze nochmal. Er sagt, es war Ihr eigener Wunsch. Ich sage, ich befand mich damals in einer echten Konfliktsituation. Das ist gut. Konfliktsituation. Das wird ihm gefallen. Sagt er, man ist Ihnen damals sehr entgegengekommen, sage ich, man hat mich abgesägt. Alles zu hart. Das Wort darf gar nicht fallen. Ich sage, ich bin mir immer bewusst gewesen, meine Pflicht getan zu haben. Dann wird er sauer. Das geht nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist die Demokratie. Keiner sagt, was er denkt. Alle reden nur drumherum. Man muss alles zu erraten versuchen. Ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Nochmal von vorn. Also, er sagt, ich kann nicht. Es ist so hoffnungslos. Klatschnass. Wie soll man da tiefe Gedanken denken können? Ich werde einen Schnupfen bekommen. Da ist er schon. Jährlich sterben 20 Menschen an der Grippe. Wenn ich sterbe, dann wissen Sie, was Sie an mir gehabt haben. Er muss die Totenrede halten. Er sagt, unser Kamerad, das war er. Er war ein Kamerad, in getreuer Pflichterfüllung, bei Sturm und Regen. Dann kam das Schicksal, aus heiterem Himmel, in einer echten Konfliktsituation. Wir können dem Schicksal dankbar sein, dass es ihn nach Uverden verschlagen hat. Er war ein guter Kamerad und ein getreuer Beamter, in Sturm und Regen. Das ist die Idee. Ich sage, mein Ischias, ich möchte bitte aus gesundheitlichen Gründen in ein anderes Klima versetzt werden. Mit Ischias stößt man nirgends an. Jetzt muss ich nur noch nachlesen, wie das ist, wenn man Ischias hat. Verehrte Fernsehfreunde, ich darf Ihnen den bekannten, namhaften Publizisten Eberhard A. Whisper vorstellen. Ja, er ist, wie Sie wissen, Experte. Experte in Nahost- und Afrika-Fragen. Wir werden uns in unserer heutigen Runde vor allem mit dem Zusammenhang der Ereignisse im Jemen und in Nigeria befassen, die uns in der vorigen Woche einigermaßen überrascht. Oder vielmehr, das heißt eben, aufmerksame politische Denker eben nicht überrascht. Sondern von Ihnen mit großer Spannung erwartet wurden. Nun, Herr Whisper, Sie haben vor einem halben Jahr den Kongo bereist. Was haben Sie uns von den unheilvollen Ereignissen zu berichten? Die Fahrkarten, bitte. Danke. Wie lange haben wir in Uverden Aufenthalt? Bitte? In Uverden, wie lange? Würden Sie bitte etwas lauter sprechen? Ich kann Sie leider nicht verstehen. Danke. Nun, dann gute Reise, mein Herr. Ja. Und du wirst auch bestraft. Ja, in Uverden stehst du im Regen, ja, neben dem straffen Polizisten in Uverden, ja. Und ich steig da aus und kaufe mir eine neue Revue und dann kaufe ich mir auch Zigaretten, nicht? Jawohl, weil es mir verboten ist. Zur Strafe, Herr Professor, Was ist denn das? Sein Spritzer. Zwei. Es regnet. Das ist ja nicht zu fassen. Es fängt an zu regnen. Mit C. Der selbstständig denkende Apparat ist nicht Roboter, sondern Computer mit C. Dann kommt ja raus nicht Arsen, sondern Chinin. Überdies und für die Zukunft wird Arsen nicht mit H geschrieben. Das E ist von Natur aus lang. Dies wiederum gibt an dieser Stelle ein klares N und der Gnadentod ist... Euthanasie. Das war eine schwierige Geburt. Oh, schaut mal, es regnet. Haben wir nicht einen Niederschlag drin? Ich schlage vor, wir gehen jetzt zum Rand herunter und rollen das Ganze von unten nach oben auf. Ganze unterst 95 waagerecht, beschwörende Beeinflussung der Naturkräfte. Aber die Strafe kommt. Es kommt der Tag X. Da entscheidet nicht mehr das Mundwerk, die Mündung. Bitsch, bitsch, bitsch, bitsch, bitsch, bitsch. Er wird gelegt, umgelegt. Gesundheit. Was habe ich gesagt? Sie haben nichts gesagt. Ich dachte, ich hätte was gesagt. Was hätten Sie denn gesagt? Ich meine nur, weil ich erkältet bin. Ich werde eine Grippe bekommen. Ach so. Es gibt nichts Gesünderes als eine Grippe. Die reinigt das Blut. Eine richtige Erkältung erspart 7 Krankheiten. Bei uns bei der Bundesbahn, da heißt es... Darum haben Sie auch noch nichts dagegen erfunden. Aber auf dem Mond landen... Die meisten Ungelegenheiten kommen aus dem Magen und schlagen auf den Magen zurück. Das ist ärztlich festgestellt. Da hat es in einer großen Illustrierten einen Rapport gegeben. Das ist mein Leiden. Ich habe Magengeschwüre. Ich habe häusliche Schwierigkeiten, wenn Sie wissen, was ich damit sagen will. Das ist meine Nervosität. Diese häuslichen Schwierigkeiten schlagen sich gegen meine Magenwände und zerfressen mich innerlich. Aus diesen Magengeschwüren bildet sich im Laufe der Zeit mit Sicherheit ein Karzinom. Das ist ein Krebsgeschwür, das im Magen operabel ist, weil der Magen immer wieder nachwächst. Eines Tages aber greift das Karzinom mit seinen Metastasen auf den Pankreas. Das ist die Milz. Nein, Verzeihung. Das ist nicht die Milz, sondern die Bauchspeicheldrüse. Und dann ist es aus. Ein Karzinom, das Metastasen im Pankreas bildet, ist nicht operabel. Jedenfalls bei dem heutigen Stand der medizinischen Wissenschaft noch nicht. Da hat es vor einem halben Jahr eine Sendefolge im zweiten Programm gegeben. Die Leute vergessen alles von einem auf den anderen Tag, aber ich vergesse nichts. Ich kann mich an alles erinnern, was ich auf dem Schirm gesehen habe, auch wenn es Monate her ist. Das hängt mit den Leitbahnen im Gehirn zusammen. Die verlaufen bei jedem Menschen anders. Es ist nicht die niedrige Gehaltsstufe, sondern die schleichende Geldabwertung. Der Versuch, der Inflation durch eine Deflation zu begegnen, ist fehlgeschlagen. Wir haben eine völlig neue Ausnahmesituation der ökonomischen Verhältnisse. Eine gekoppelte Deinflation. Das hat die Bankfachwelt noch nicht gekannt. Darum ist doch alles so hoffnungslos verfahren. Und die Computer... Gesundheit. Danke. Die Computer können den Experten nicht die Arbeit abnehmen. Aus einem Computer können Sie immer nur das herausfragen, was Sie zuvor hineingeantwortet haben. Ich habe da eine interessante Leserzuschrift gelesen. Die war von einem Tiefbauingenieur verfasst. Der muss es ja wissen. Ich habe sie ausgeschnitten und aufbewahrt. Ich selbst kann mich an der Diskussion nicht beteiligen, weil mir als Berufstätigem einfach die Zeit fehlt. Morgen bringe ich sie Ihnen mit, wenn es Sie interessiert. Doch, das interessiert mich. Es kann nämlich vom Magen auch auf die Gallenblase übergreifen. Die Gallenblase ist nichts weiter als ein Speicher. Und der Mensch kann gern auf sie verzichten. Deshalb operieren die Ärzte mit Vorliebe die Galle heraus. Dann kann nämlich die Leber die Funktion der Galle gleich mit übernehmen. Die Leber ist die größte Drüse im menschlichen Körper. Sie ist praktisch das Stellwerk. Das Herz ist nichts. Das Herz ist nur die Automation, die die Bahnschranken betätigt. Was? Gesundheit. Danke. Das ist doch klar, dass mit dem Zusammenbruch der Finanzen auch die staatliche Ordnung zusammenbricht. Von der wirtschaftlichen Desorientierung geht es sofort in die politische Katastrophe. Unsere Demokratie. Sie hat's erwischt. Aber machen Sie sich keine Sorgen um unsere Ordnung. Die Demokratie ist eine übertriebene Befürchtung. Sie bleibt stabil. Sie beruht nämlich außerhalb der Politik und Wirtschaft auf dem Verwaltungsgerüst. Und das sind wir. Wir sind das Knochengerüst, das die Muskeln des Gesetzes trägt. Und für das lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn da einige Wirrköpfe mit dem Tag X spielen... Genau das hab ich vorhin gedacht. Der Tag X kommt nie. Und wenn, dann werden wir ihn sofort beseitigen. Unsere Demokratie sitzt fest im Sattel. Und wer da glaubt, der könne uns an die Wand stellen und bitsch, bitsch, bitsch, bitsch, bitsch, bitsch, bitsch, der irrt sich. Sie sind mir ein Gesetzeshüter. Wenn in Üwerden die Anarchie ausbricht, liegen Sie krank im Bett. Sie sollten aus dem Regen heraus. Auf jeden Einzelnen kommt es an. Die Dienstvorschrift. Trotzdem. Ist dieser Platz besetzt? Natürlich nicht. Nein, nein, danke. Ich möchte mein Köfferchen lieber unten behalten. Es ist ja doch Platz. Ich lese nämlich immer, wenn ich reise. Sehen Sie? Die pädagogischen Perspektiven des dritten Jahrtausends. Das ist wirklich überraschend. Die Schlussfolgerungen, die der Autor zieht. Natürlich ein Amerikaner. Amerika ist unser Vorbild. Gerade was die Erziehung der Jugend betrifft. Diese altmodischen Vorurteile. Sehen Sie mal, ich bin ja auch schon in den Jahren, aber ich kann die Jugend nur rückhaltlos anerkennen. Es ist eine andere Welt. Das imponiert mir. Sie sagen ja gar nichts. Ich will sie auch nicht behelligen. Ich bin gar nicht dafür, dass man im Abteil Gespräche führt. Es ist doch nur unverbindliches Geschwätz. Wenn ich reise, dann nehme ich mir immer ein Buch mit. Ich rede auch nicht viel. Was haben wir Alten auch noch zu vermelden? Weg mit uns. Die Primaner haben ganz recht. Wenn eine Menschheit die 6. Milliarde zu übersteigen droht, sollte man nicht mehr zimperlich sein. Wenn wir alle Autos wären, wären wir schon längst auf dem Schrotthaufen. Es würde bei keinem Auto geduldet, was man dem Menschen für Schwächen durchgehen lässt. Mit dem Erfolg, dass die Autos bereits hochwertiger sind als die Menschen, die darin sitzen. Das kann nicht geduldet werden. Sehen Sie mal, ich bin kein jugendlicher Autofahrer. Ich kann gar nicht Auto fahren. Außerdem bin ich lange pensioniert, aber... Wenn mir der Staat verordnen würde, binnen 3 Tagen haben Sie sich in der staatlichen Gaskammer römisch 3-A einzufinden, wissen Sie, was ich dann mache? Dann mache ich mein Testament. So einfach ist die Sache. Sie sagen ja gar nichts. Ich habe Sie doch nicht gekränkt. Sie kränken mich nicht, nein. Wie bitte? Oh, Verzeihung. Sehen Sie, ich habe es folgendermaßen gemeint. Für mich ist die Vergangenheit erledigt. Was war, das war. Und ich bin keineswegs der Ansicht, dass man hochwertige Menschen, nur weil sie vielleicht nicht mehr ganz... Der Mensch ist doch eine Allround-Erscheinung. Und wenn einer eben nicht diesen, dann eben jenen. Das sagt doch der Amerikaner. Quarrel heißt er. Ist das nicht ein netter Name? Die Amerikaner haben so nette Namen. Genau wie die Russen. Ilja. Ich habe nämlich nichts gegen die Russen. Für mich ist die Vergangenheit passé. Ein hübsches Wortspiel, finden Sie nicht? Wir müssen alle miteinander auskommen. So oder so. Jeder, wie er ist. Humanität. Bei uns zu Hause sagte man, jeder Mensch muss so gefressen werden, wie er gebacken ist. Hübsche Redensart, sehr witzig. Das ist's, was ich meine. Wir alle haben ein Recht auf unser eigenes Schicksal. Nein, sagen Sie nichts. Schweigen Sie, schonen Sie Ihren Kehlkopf. Ich meine, ich weiß Bescheid. Meine Nichte, müssen Sie wissen, ist nämlich auch am Kehlkopf. Da sagte unser Onkel auf der Beerdigung, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich nämlich ganz den Faden verloren. Nein, nein, lassen Sie es gut sein. Danke, ich kann schon allein. Und machen Sie sich keine Gedanken, es wird schon alles wieder gut werden. Ah, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte, aber nein... Hab ihn, wir werden nichts zu suchen, ich will auch nicht aussteigen, will mir auch keine Illustrierte kaufen, auch keine Zigaretten, der Arzt hat es mir verboten, ich bin ein vernünftiger Mensch, ich bin Whisper, der vernünftige Whisper. Es regnet und regnet, ja. In Üwerden regnet es auch. Im Grunde bin ich froh, dass ich in Üwerden bin und nicht in Bonn oder Berlin. Heutzutage kann das Dorf gar nicht abseits genug sein. Immer raus aus der Weltgeschichte. Wir haben genug davon gehabt. Da haben Sie vollkommen recht. Die Zukunft des Menschengeschlechts besteht nämlich in der Auflösung der Massen und der Zusammenfassung in Kommunen, die in sich geschlossen völlig autark sind, so wie... Sagten Sie Kommunen? Ja, ich sagte Kommunen. so wie in China, wo jedes Dorf einen Dorfhochofen hat, in dem die Bauern ihre Waffen schmieden, natürlich auch Pflüge und Eggen und was man so für die Reisernte braucht. Sagten Sie China? Ja, lassen Sie mich doch ausreden, Herr Wachtmeister. Nicht übel. Wenn ich eine Chinesin geheiratet hätte, hätte ich garantiert keine Magengeschwüre. Wenn Sie wissen, was ich damit sagen will. Im Grunde haben die Studenten gar nicht so unrecht. Aber Dienst ist Dienst und da scheiden sich die Geister. Ich persönlich habe nichts gegen die Studenten. Aber die Wasserstoffbombe. Die Chinesen haben die Wasserstoffbombe. Das sehen Sie. Und das ist's, was die Studenten meinen. Schließlich haben ja auch andere Leute die Atombombe und die Amerikaner haben sogar angefangen. Was nur für sie spricht. Es ist das Zeichen ihrer amerikanischen Überlegenheit. Aber wer sagt... Déjà-vu. Das hat schon nichts... Nee, Déjà-vu. Da haben wir es, da haben wir es. Der Zufall hat es uns geschenkt. Damit ist die letzte Lücke gefüllt. Wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Ich bitte Sie. Gern geschehen. Na dann, Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Auf Ihr Déjà-vu, Herr Wachtmeister. Eigentlich sollte man ja nicht mit der Karte... Ach, das war Feuer aufs Wasser. Da ist es wieder. Das ist es. Gnadentod. Ne? Ja. Wie heißt das Wort? Eunasie. Eutanie. Das ist ja auch egal. Aufgrund der Eurasie-Gesetze starb unser Wisperdin. Nein. Nein, ich spreche. Ich kann den Mechanismus begreifen. Es ist nämlich ein tief philosophisches Problem. Es scheint die Zukunft vor Rationalisten, und das heißt Leute, die aus dem 19. Jahrhundert übrig geblieben sind, es auf... Aber die Zukunft hat schon begonnen, sage ich immer. Also, ich kam rein. Es war ganz hell. Draußen war es dunkler gewesen. Und das ist schon seltsam. Das kommt wegen der Veranda. Der Regen... Hört, es ist ein wichtiges philosophisches Phänomen. Trotzdem ist dieses Dings da, dieses Déjà, das ist doch schließlich meine Sache. Nichts für ungut. Das ist Ihr gutes Recht. Und wir achten auch Ihre Intimsphäre, Herr Wachtmeister. Aber wenn es doch ein Phänomen ist, dann geht es uns alle an. Stellen Sie sich, es ginge um das Anschlusstor. Da würden Sie doch, was sage ich, auf dem Bauche würden Sie rein und raus robben, nur um Na, das Tor... Na, ich muss doch sehr bitten. Und außerdem hat das Fernsehen eindeutig bewiesen, dass es kein Tor gewesen ist. Das ist ein Schiedsrichter. Es dürfte von rechts wegen überhaupt keine kommunistischen Schiedsrichter geben. Ja, so ist es. Die Politik muss aus dem Sport rausgehalten Oder werden. Oder meinen Sie, der Schnelldorfer hätte die Medaille gekriegt, wenn der Ami sich nicht eindeutig auf den Arm gesetzt hätte? Dabei war er haushoch überlegen. Unser... Ich kann mir nicht helfen. Das ist doch alles weicher Sport. Schauen Sie sich doch mal um, wenn's hart wird. Eishockey und so. Da wird der Gegner nicht gelegt, da wird er an der Wand zerquetscht. Und sehen Sie da einen Deutschen? Wenn der Sport hart wird, sehen Sie unsere Leute nicht mehr. Da sind wir aus der Welt. Wir sind zu weich. Russland, USA, Kanada. Das ist doch maßlos übertrieben. Das ist ja reinstes Zeitungsgeschwätz, mein Lieber. Schauen Sie mal, wir kleines Völkchen in unserem kleinen Ländchen, was eben von uns übrig geblieben, nur in der Olympiade nicht, da sind wir gewöhnlich die Dritten. Ich glaube nicht, dass dem Nationalsport die Zukunft gehört. Ich bin realistisch. Früher oder später gibt es eine sozialistische Weltregierung. Wohlgemerkt, ich sage nicht kommunistisch, ich sage sozialistisch. Das ist ein Unterschied. Jetzt komme ich... Fragen Sie. Wir kamen herein, zu dritt. Ja, das war's. Der Regen knallte gegen die Veranda. Sie haben einen getrunken? Nein, das stimmt nicht. Doch, Sie haben einen getrunken. Alle haben's gesehen. Das war nicht vom Trinken. Oder doch? Ganz nebensächliche Momente. Nein. Es war der wichtigste Augenblick meines Lebens. Meine Frau hat auch gesagt, es ist, als wäre alles schon einmal gewesen. Bis in die kleinsten Einzelheiten. Geraten und das Wort gesucht und zum 10.000. Mal kamen Sie hier herein und erkannten es wieder. Jetzt habe ich es ganz klar. Sie sind mein Déjà-vu. Danke für die Ehre. Es war ein großer verglaster Raum. Es regnete gegen die Scheiben. Ich saß, Sie wollten mir den Kaffee machen... Wir warteten auf Ihren Sohn. Ich habe keinen Sohn. Ihr Mann saß im Zuchthaus. Gott bewahre mich. Ich habe nie geheiratet. Und ich weiß, warum. Sie sagten zu mir, Sie sind also der Kumpel von Bullo. Was gibt's denn da zu lachen? Ich lache nicht. Ich schreibe mir nur das Wort Bullo auf, weil es so nett klingt. Die heutige Jugend hat so nette Namen. Er hieß gar nicht so. Seine Gangster nannten ihn so und seine Mutter auch. Sein wirklicher Name spielt ja keine Rolle. Ich verrate doch keine Dienstgeheimnisse. Ich sagte... Bullo ist ein guter Kumpel und goss mir Kaffee ein. Ich hätte lieber einen Schnaps gehabt, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Die ganze Sache war mir peinlich, wie ihr euch denken könnt. Ich hatte meine Pistole unter der Achsel. Sie konnte das sehen. Es machte ihr gar nichts aus. Ich war ja ein Kumpel von ihrem Sohn und dazu gehörte die Pistole. Sie sagte, ich traue den Burschen nicht. Bullo hat mich auch gewarnt. Sie haben einen Spitzel im Ring. Aber ihnen traue ich. Ich sehe sie an und weiß, sie sind sein Freund. Auf sie kann er sich verlassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Am liebsten wäre ich aufgestanden und weggegangen. Aber das hätte mir die Beförderung vermasselt. Ich kannte ihren Sohn gar nicht, nur vom Foto. Und wenn er hereinkäme, müsste ich schneller sein. Und da saß seine Mutter und vertraute mir vor allem und mir allein. Zwei von seinen Kumpels hatten wir fest und sie hatten einen Monat lang nicht gesungen. Denen konnte sie nicht vertrauen. Aber dann kam der Feind und das war ich und mir vertraute sie. So sieht es in den Menschen aus. Wenn selbst seine Mutter nicht mehr weiß, wer gut und böse zu ihrem Sohn ist, wem soll der Mensch denn da noch vertrauen können? Wenn ich hätte die Welt umdrehen können, wäre ich der Kumpel von ihrem Sohn geworden, der ein Gangster war und den ich gar nicht kannte. Nur damit die Mutter Recht bekommen sollte. Aber ich konnte die Welt nicht umdrehen. Und es kam, wie es bestimmt war. Dann haben sie ihn getötet. Nein! Wer sagt das? Ich habe ihn nicht getötet. Ich habe einfach versagt. Er kam rein. Ich blieb sitzen. Er hätte mich über den Haufen schießen können. Er tat es nicht. Er rannte. Weg war er. Und die Mutter? Ich weiß nicht. Es ging mich auch nichts mehr an. Was wäre gewesen? Ihr hättet davon in der Zeitung gelesen. Sie haben groß und edel gehandelt, eben indem sie nichts taten. Die Menschheit ist ein einziger Mensch. Sie waren nicht nur sein Kumpel, sie waren ein Stück des Allmenschen und er ein anderes. Ihre Erzählung hat mich sehr mitgenommen, glauben Sie mir. Sie haben mir eine neue Seite meines Weltbildes entfaltet. Jedenfalls war es doch seine Pflicht, mich, Sie und mich, vor solchen Bullos zu schützen. Sie haben von der Erzählung gar nichts verstanden. Mir hat sie ans Herz gerührt. Muss ich Schweigepflicht wahren, Herr Wachtmeister? Oder darf ich Sie weitererzählen? Und dann haben Sie dich nach Üwerden versetzt, Kumpel. Ich bin auf eigenen Wunsch. Nach Üwerden. Ach, lass mich doch in Ruhe. Na gut. Ich gestehe, ja, darum haben Sie mich abgesägt. Und wozu hatten Sie Ihre Dienstpistole? Pistole hin, Pistole her. Die Uhr sagt, Sie müssen Ihren Zug bekommen. Ich begleite Sie. Ach, das ist lieb von Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank allerseits. Und Ihnen vor allem, Herr Wachtmeister. Lassen Sie sich nicht darin beirren. Sie haben richtig gehandelt. Die Jugend ist unsere Zukunft, auch wenn sie Bullo heißt. Und die jungen Menschen sind gar nicht so. Sie sind unmaterialistisch, weltoffen, kosmisch, rhythmisch. Ja, aber gehen wir. Ich habe auch einen solchen kosmisch-rhythmischen Lulatsch zu Hause, der ist zwei Köpfe größer als ich. Was soll man da? Damit Sie meine Gefühle in dieser Sache nicht missverstehen, ich bin nämlich Taxifahrer. Ich habe nur nichts gesagt, weil diese alte Schachtel, das sind doch die, die immer die Leserbriefe schreiben. Da halte ich den Mund, aber ich denke mir was. Man kann einem Mörder nicht das Morden austreiben. Es sei denn, man lässt ihn dran glauben. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Tut mir leid, Herr Wachtmeister. Ach, glauben Sie doch, was Sie wollen. Aber wie sollte ich diese Geschichte loswerden mit diesem Utopiefräulein hier in der Runde? Ich habe auch gar nichts erzählt. Ihr habt euch das alles selbst weitergedacht. Und jetzt beschuldigt ihr mich. Na, das ist ein Wort. Und jetzt wollen wir es wissen. Er sah mich und zog das Messer. Wissen Sie, was das heißt? Wenn einer mit der Feuerwaffe kommt, heben Sie die Hände hoch und schreien, schieß nicht. Das klappt nicht immer, heutzutage nicht mehr, aber meistens bleiben Sie dann am Leben. Aber wenn einer mit dem Messer kommt, dann weißt du, das wird nicht eher eingesteckt, als bis er es am Ärmel abwischen kann. Das geht in Ordnung, das kennen wir, Leute, die ein Messer als Waffe benutzen. Na, die haben wir also glücklich in den Zug gesetzt. Ein lustiges Fräulein. Was diesen alten Mädchen so alles einfällt, sollte mich nicht wundern, wenn sie in ihren alten Tagen noch manchmal so eine Marihuana-Zigarre raucht. Hörte sich ganz danach an, die Spinne. Und jetzt sagen Sie bloß, Sie hätten die Geschichte genauso erzählt, wie sie war. Das nehme ich Ihnen nicht ab. Unter Männern, legen Sie los. Wie ich eben sagte, er hatte einen Armeerevolver. Ein Messer. Na, ich hab schließlich Familie. Und dann hat's geknallt. Worauf Sie sich verlassen können. Aber es war im Prinzip nicht richtig. Es war eine Kurzschlusshandlung. Als Polizist haben Sie einen auch dann noch als Bürgerrechten abzufertigen, wenn er mit der Waffe gegen Sie geht. Schließlich saß doch die Mutter dabei. Was ist denn in Ihrem Gemüt vorgegangen? Verstehen Sie mich nicht falsch. Subjektiv waren Sie im Recht, aber objektiv hatten Sie unsere labile Innenpolitik im Auge zu behalten. Ich will euch mal was sagen. Dieser Bullo hatte 3 Menschen umgelegt. Und seine Mutter war eben eine Mutter. Eine ganz gewöhnliche Mutter. Aber ihr seid Steuerzahler. Die Polizei wird nicht von der Kirche finanziert. Ganz im Gegenteil. Es ist euer Wille. Und es ist umgekehrt. Subjektiv bin ich im Unrecht, weil ich ein Mensch bin. Aber objektiv bin ich im Rechte, weil ich ein Polizist bin. Und dieser Bullo hatte 3 Menschen umgelegt und Sie sagen gar nichts mehr. Ja, was soll ich denn sagen? Ich bin Taxifahrer und uns hat die Presse sowieso am Arm. Ich halte meine Fresse. Aber angenommen, es gibt Tumulte. Die Studenten sind nun mal so. Und ich bin plötzlich zwischendrin und ganz zufällig. Und dann schießen Sie, Herr Wachtmeister. Ich bin Steuerzahler. Das haben Sie selbst festgestellt. Was wollen Sie damit gesagt haben? Übrigens hat es aufgehört zu regnen. Jawohl. Und ich möchte zahlen und guten Tag, die Herren Steuerzahler. Naja. Das wollen Männer gewesen sein. Waschweiber. Quatschen und quatschen, und wenn es an sie herantritt, dann fallen sie um. Da sind wir andere Kerls, wir vom Dienst. Nehmen Sie sich das bloß nicht zu Herzen, Kumpel, was die da gesagt haben. Die sind nicht maßgeblich. Ich habe mich über sie geärgert. Aus Solidarität mit Ihnen, Wachtmeister. Hören Sie mal gut zu. Ich kann mich ganz in Ihre Lage versetzen. Ich weiß, was da in Wirklichkeit los gewesen ist. Sie haben es verraten, ohne es selbst zu bemerken. Die anderen haben auch nichts bemerkt, sonst hätten sie noch mehr verrückt gespielt, diese Staatsbürger. Er hatte gar keine Waffe. Trotzdem haben Sie Ihre Pflicht getan. Das ist die höchste Bewährung. Sie haben sich geopfert. Einer musste es tun. Kumpel, Sie sind ein Held. Nein. Doch, Sie haben den Mut gehabt. Ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte. Sie wollen mir etwas einreden? Sie haben ihn getötet. Nein, Schluss! Ich habe niemanden getötet. Niemals in meinem Leben habe ich getötet. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Ihr habt mir etwas eingeredet. Ihr habt gewollt, dass ich ihn getötet haben soll. Und dann habt ihr es aus mir rausgeholt. Und ich habe ja gesagt, weil ihr es so haben wolltet. Ich habe gelogen. Ich habe ihn nie gesehen. Ich bin aufgestanden und weggegangen. Und jetzt glaubt mir das keiner. Ihr habt mich im Griff. Irgendeiner hat mich im Griff und macht mich fertig. Lasst mich doch frei. Ich habe nichts getötet. Ich bin kein Mörder. Halt, stopp, Wachtmeister, Kumpel. Herr Gerichtspräsident, Herr Gerichtspräsident, Sie wissen aus der Presse, dass ich in der Öffentlichkeit Zweifel rühren, ob das Urteil gerechtfertigt war. Es gibt eine Meinung, dass der Mord aus den Indizien nicht nachzuweisen war und als der Angeklagte wieder rief, der hätte der Prozess vertagt werden müssen. Ja, sehen Sie, ich als Gerichtspräsident gefährde mich, wenn ich ein unpopuläres Urteil spreche. Ich spreche aus dem Gesetz, das ich mit meiner Überzeugung vertrete. Und meine Überzeugung ist, kein Mensch hat ein eigenes, isoliertes Schicksal. Nicht alle Menschen sind miteinander verbunden, ob nun getötet oder nicht. Das ist nur eine Tat, nicht? Aber ich habe das Wort, nicht? Und mit dem Wort entscheide ich das Schicksal eines Menschen. Sei er 100 Kilometer weit entfernt. Ja, ich treffe ihn. Ich treffe ihn. Was ist das? Üwerden? Üwerden, ich will mir eine Illustrierte kaufen und Zigaretten. Ja, haben Sie vielen Dank, Herr Gerichtspräsident Wisper. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Üwerden, bitte beeilen. Der Zug hat Verspätung. Reisende in Richtung Gemma, bitte beeilen. Ihr Zug fährt in 3 Minuten von Gleis 2. Ja, warum? Warum stehen wir vor dem Signal? Warum fahren wir nicht im Bahnhof ein? Die Leute steigen aus und springen auf die Schienen. Da ist etwas los. Da ist doch auf dem Bahnsteig etwas los. Die Massen wollen doch nicht alle umsteigen. Ja, wollen Sie hier heraus, steigen Sie vorsichtig aus. Aber wenn Sie nicht unbedingt müssen, bleiben Sie besser drin. Wollen Sie umsteigen? Das eilt nicht. Hören Sie nicht auf die Ansage. Der Zug nach Gemma, der steht bestimmt noch eine Stunde. Was sagen Sie? Ich kann Sie nicht verstehen. Wenn Sie nicht in Üwerden aussteigen müssen, bleiben Sie im Zug. Ein Unglück. Ein Polizist ist über die Schienen und vom einfahrenden Zug erfasst worden. Bleiben Sie besser, wo Sie sind. Üwerden, bitte beeilen. Vorsichtig aussteigen. In Üwerden. Ausgerechnet in Üwerden. Ein Polizist. Ausgerechnet ein Polizist. Ist merkwürdig. Ich habe die ganze Zeit an Üwerden denken müssen. Und an einen Polizisten. Der hat mich nicht losgelassen. Whisper, ein Hörspiel von Christa Reinig. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk, dem Saarländischen Rundfunk und dem Südwestfunk. Die Rollen und ihre Sprecher waren Whisper, Günther Lüders, das Fräulein, Erna Grossmann, der Polizist, Ludwig Thiesen, der Bahnangestellte, Wolfgang Reichmann, die Kreuzworträtselrater, Horst Bollmann, Hans-Helmut Dicko, Dieter Hildebrandt. Ton und Schnitt Walter Jost und Heide Walbert. Regie Raul Wolfgang Schnell.